Mit dieser Stellungnahme gegen Autorität und Souveränität des Staates hat es aber sein Bewenden nicht. Der Jesuitenorden ist geschworener Feind des modernen Staates und aller seiner kulturellen Funktionen überhaupt. Das kommt zu schroffem und auffälligem Ausdruck in dem oben mitgeteilten 12. Dekret der 23. Generalkongregation vom Jahre 1883. Dort erklärt der Orden, dass er der Enzyklika Pius des 9. Quanta Cura vom 8. Dezember 1864 und dem Syllabus vom gleichen Datum anhange, und er nennt die in beiden Aktenstücken verurteilten Irrtümer mit Emphase Pestseuchen. Nun sind aber Enzyklika Quanta Cura und Syllabus umfassendste Kriegserklärung gegen alle Grundlagen und Errungenschaften des modernen Staates, der Kultur und der Zivilisation. Indem also der Jesuitenorden sich nicht damit begnügt, der päpstlich-ultramontanen Kriegserklärung stillschweigend zuzustimmen, wie das für jeden auf ultramontan-katholischem Boden Stehenden selbstverständlich ist, sondern die Zustimmung in feierlicher Form durch seine Generalkongregation laut verkündet, hat er seine Todfeindschaft gegen den modernen Staat in ungewöhnlich ostentativer Weise noch 20 Jahre nach Erlass der Enzyklika und Syllabus ausgesprochen. Wie das ultramontane Papsttum im Syllabus spricht, so spricht auch der Jesuitenorden. Mit Fortschritt, Liberalismus und moderner Zivilisation kann ich mich nicht versöhnen und nicht abfinden. Wohl benutzt der Jesuitenorden die Errungenschaften von Fortschritt, Liberalismus und Zivilisation, wohl kleidet er sich in modernes Gewand und tut scheinbar mit auf allen Gebieten der Kultur, aber unter der modernen Hülle steckt der erbitterte Gegner, der den Fortschritt, dessen Vorteile er für sich und seine Zwecke dienstbar macht, intensiv hasst. So intensiv, so allgemein ist der jesuitische Hass gegen unsere neuzeitliche Kultur, dass er zutage stößt auch dort, wo man es nicht erwartet, und dass seine Form nicht selten grotesk erscheint. Ein Beispiel: Der Jesuit Meschler, früher Novizenmeister, Rektor, Provinzial und Assistent des Ordensgenerals, also ein hervorragender Jesuit, bespricht in den Stimmen aus Maria Lach 1909, 10. Heft, Seite 568, eine Schrift über den heiligen Ludgerus, den ersten Bischof von Münster aus dem 8. Jahrhundert. Die Besprechung schließt mit dem charakteristischen Satze: Die Kultur des heiligen Ludger baute Spitäler, Kirchen und Klöster, die Kultur unserer Zeit baut Kasernen, Irrenhäuser und Strafanstalten. Also fort mit der Kultur des 20. und zurück zur Kultur des 8. Jahrhunderts. Ganz besonders feindselig zeigt sich der Jesuitenorden gegen einen der Quellpunkte der Kultur und gegen eine der wichtigsten Veranstaltungen des Staates als Kulturträgers, gegen die Staatsschule. Die Jesuiten Werns, gegenwärtiger Ordensgeneral, Laurentius, Katrain von Hammerstein und so weiter, stellen in ihren vielgelesenen Werken und Schriften die maßlosesten Forderungen auf in Bezug auf Hoheitsrechte der Kirche über die Staatsschulen, und sie beschimpfen dabei den Staat und seine Schulen in unerhörter Weise. So schreibt zum Beispiel der deutsche Jesuit von Hammerstein: Die Staats- und Schulidee, wie sie vom modernen Staat aufgefasst und gehandhabt wird und sich seit einem Jahrhundert in mancher Gesetzgebung verkörpert hat, ist ungerecht. Und zwar nicht bloß ungerecht im weiteren Sinne, das heißt unbillig, sondern ungerecht im eigentlichsten Sinne des Wortes, das heißt, die betreffenden Gesetze entbehren für einen großen Teil ihres Umfanges des rechtlichen Fundaments. Sie sind nichtig, so gut wie eine sozialistische, von einem Volksstaat dekretierte Aufhebung alles Privateigentums nichtig sein würde. Neben dem Prädikat unpraktisch und ungerecht verdient die moderne Schulidee unbedenklich noch das Weitere, dass sie unchristlich ist. Bei genauerer Prüfung werden wir endlich sogar genötigt, den Vorwurf der Immoralität und der Unehrenhaftigkeit gegen die moderne Schulidee zu erheben. Hält der Staat auch in Zukunft fest an seiner modernen Schulidee, so wissen wir nicht, wie wir ihn freisprechen sollen von dem Vorwurf, dass er ein großartiges System von Heuchelei in Szene setzt, Ein solches System muss auf die Dauer auch in der Jugend und dem gesamten Volk das Grab werden für Treue, Glauben und Sittlichkeit. Den Gipfel der preußischen Schulpyramide bildet das Kultusministerium und der Kultusminister. Schon der bloße Begriff eines Ministers der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten nach dem Zuschnitt der modernen Schulidee wird empfunden wie eine Kriegserklärung gegen die katholische Kirche und ein Manifest zur Protestantisierung. Das preußische Schulmonopol, Seite 127, 137, 162 und folgende. Vier Abschnitte widmet Hammerstein der Frage: Kann man Katholiken zumuten, ihre Söhne preußischen Staatsgymnasien anzuvertrauen? Selbstverständlich verneint er die Frage. So möchten wir, schreibt derselbe Jesuit in einer anderen Schrift, über das Portal einer jeden nicht wahrhaft kirchlichen Schule als keinsmal die Worte setzen: Durch mich geht's ein zur Stadt der Qualakornen, durch mich geht's ein zum ew'gen Weheschlund, durch mich geht's ein zum Volke der Verlorenen. Hass gegen Gott war meines Daseins Grund. Die Schulfrage, Seite 125. Mit diesem Schulhass geht Hand in Hand der Konfessionshass. Grundbedingung der Kultur, friedliches Nebeneinanderwohnen und duldsames Miteinanderarbeiten der verschiedenen Konfessionen, das der moderne Staat als Toleranz und Parität in seine Verfassungen aufgenommen hat, gilt dem Jesuitenorden als Übel, als Krankheit. Proben solcher jesuitischen Friedhässigkeit habe ich oben in Fülle gegeben. Sie beweisen, dass die Saat des Hasses gegen Andersgläubige dem Jesuitenorden in der Tat eingeboren ist, wie das jesuitische Säkularwerk Die Imago Primi Saeculi so bezeichnend sich ausdrückt. Dazu kommt endlich die Lehre über Fürsten- und Tyrannenmord, die im Jesuitenorden, wie zahlreiche vom Orden approbierte Schriften einzelner Ordensmitglieder beweisen, festen Fuß gefasst hat. Auch das höchst zweideutige Verhalten des Ordensgenerals Acquaviva dieser Lehre gegenüber lässt schwere Bedenken aufsteigen. Die Behauptung ist also gerechtfertigt. Die staatsrechtlichen und kulturpolitischen Lehren des Jesuitenordens sind der Ruin des modernen Staates und dieser Ruin wird vom Jesuitenorden beabsichtigt. Nun wäre die Gefahr aus solchen Lehren und Absichten an und für sich nicht so sehr groß. Was für gefährliche Theorien und Absichten hat die Welt nicht schon gesehen und doch ist das Bestehende nicht aus den Fugen gegangen. Hier beim Jesuitenorden als Vertreter dieser Ideen liegt die Sache aber wesentlich anders. Hier ist die Gefährlichkeit eminent, weil sie begründet ist in der Gefährlichkeit des Ordens als solchen. Man hat über diese Gefährlichkeit sehr irrige Anschauungen. Sie wird dort gesucht, wo sie nicht oder doch nur weniger ist, wo sie sich recht eigentlich findet, übersieht man sie. Die Gefährlichkeit des Ordens und sein machtvoller Einfluss liegen nicht in der überragenden Intelligenz seiner Glieder und auch nicht in der seiner Führer, seiner Oberen. 14-jährige intime Bekanntschaft mit Gliedern und Führern haben mich gelehrt, dass beide Kategorien den Durchschnitt nicht überschreiten. Ja, ich habe in manchen Oberen, Rektoren, Provinzialen, sogar recht mäßige Begabte kennengelernt, die, wenn sie allein gestanden hätten und nicht getragen und geführt worden wären von Überlieferungen und Vorschriften und von einer über die ganze Welt verbreiteten Organisation, aus sich selbst nichts Nennenswertes geleistet hätten.